begangen hat, weiß, wie er Taufe machen kann. Im Volk Israel, es gab einen Mann, der hat viele Sünden gemacht. Und er wollte Taufe machen, nur er wusste nicht, wie man Taufe macht. Wie soll er Taufe machen? Wie soll er Allah Vergebung bitten? Er wusste es nicht. So ging er zu einem Gelehrten und sagte, oh du Gelehrter, ich habe viele Sünden in meinem Leben gemacht und ich möchte, dass du mir beibringst, wie ich Taufe mache. Der Gelehrte überlegte kurz, schaute sich kurz um, was soll ich ihm sagen, wie soll ich ihm das beibringen. Plötzlich sieht er einen Ast auf dem Boden. Dieser Ast ist schon ausgetrocknet, ist vom Baum gefallen seit vielen Jahren. Sagte der Gelehrte zu ihm, nimm diesen Ast, geh damit nach Hause, bitte Allah um Vergebung, weine um deine Sünden. Sollte dieser Ast grün geworden sein, so hat Allah subhanahu wa ta'ala dir vergeben. Subhanallah. Dieser Mann ist voller Hoffnung, voller Motivation, sein Willen stark ist und nicht zu bremsen, nimmt diesen Ast, geht nach Hause und betet und fastet und weint und bittet um Vergebung. Doch dieser Ast will nicht grün werden. Es vergeht eine Woche, es vergeht ein Monat, es vergeht noch ein Monat, aber der Ast ist immer noch trocken. La hawla wa quwwata illa billah. Eines Nachts steigt, wacht er auf, will beten, guckt, vielleicht hat Allah vergeben, vielleicht haben meine Tränen diese Nacht etwas gebracht, es ist nichts passiert. Hat ihm gesagt, wir brauchen noch mal Ibadah. Dann fing er an zu beten, mehrere Stunden, irgendwann wurde er müde, hat er sich kurz hingelegt, wacht auf, will beten, plötzlich guckt er zur Seite, Subhanallah, es ist grün geworden. Allahu Akbar, nimmt diesen Ast und läuft direkt zu wem? Zu dem Gelehrten. Küsst ihn, umarmt ihn, küsst seine Hände, drückt ihn so fest, sagt, lass mich los, ich krieg keine Luft mehr. Was ist mit dir los? Sagt ihn, schau mal, es ist grün geworden. Sagt der Gelehrte, Allahu Akbar, komm mal her. Sag mir, was du gemacht hast, damit ich von dir lerne. Allahu Akbar. Sag mir, wie du diese Tauba erreicht hast, damit ich von dir lernen kann. Und wir sagen zu unseren Brüdern und Schwestern, wie sieht es aus mit euch? Ist es noch nicht an der Zeit, dass wir zurück zu Allah kehren, wie es Allah gebührt? Ist es noch nicht an der Zeit, dass unsere Herzen weich werden, wenn Allah erwähnt wird? Ist es noch nicht an der Zeit, dass die Schwestern, die noch nicht richtige Muslime sind, dass die endlich mal Allah gehorsam sind? Ich frage meine Schwestern, Luke Allah subhanahu wa ta'ala, mir und euch beheben. Was hält euch davon ab, gehorsam zu sein? Was? Die Dunya? Was hält euch davon ab? Wallahi, ihr werdet von dieser Dunya weggehen. Alles, was ihr aufbaut, alles, was ihr spart, alles, ihr werdet es alles liegen lassen. Und ihr werdet auf dem Rücken liegen, gewaschen, gewickelt in einem Tuch und dann in einem Loch auf der Erde gelegen. Und dann kommen drei heftige Fragen. Wer war dein Gott? Was willst du jetzt antworten? Was hält dich davon ab, Schwester, Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein? Und was hält dich, Bruder im Islam, du, der, wenn man ihn fragen würde, liebst du Allah? Ist das eine Frage? Ist das eine Frage? Gibt es einen Muslim, der Allah nicht liebt? Aber wo sind die Zeichen für deine Liebe? Hört mal zu, als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen, أحببتنا فأحببنا. Als du uns geliebt hast, haben wir dich auch geliebt. Und wundere dich nicht darüber, dass du Allah liebst. Wundere dich nicht darüber, dass Allah dich liebt. Nicht, dass du Allah liebst. Wundere dich darüber. Allah braucht dich nicht. Allah ist unabhängig. Aber er sagt, dass er dich liebt, wenn du Taube machst. Allah liebt dich, wenn du gehorsam bist. Allah liebt dich, wenn du dich anstrengst auf diesem Weg. Und أحببتنا فأحببناك تركتنا فتركناك. Als du gehen wolltest, haben wir dich gehen lassen. Lass ihn, er will etwas von der Dunya haben. Lass ihn. Die Schwester will ihr Kopf noch nicht tragen. Sie möchte ihre Gebete nicht vollziehen. Warum? Weil sie die Dunya möchte. Allah lässt dich gehen. Er lässt dich. Erreiche die Dunya. Erreiche das, was du willst. Der Bruder, der heute seine Gebete vernachlässigt, der Dunya hinterher rennt. Allah lässt dich. Lass ihn. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, عَصَيْتَنَا فَأَمْهَنَّاكَ. Als du Sünden begangen hast, haben wir dir Zeit gelassen. Allahu Akbar, als du Sünden begangen hast und wir haben gesehen, wie du die gemacht hast. gemacht hast, haben wir dir Zeit gelassen. Vielleicht bereut er, vielleicht schämt er sich, vielleicht kehrt er zurück. Solltest du vorhaben, zurück zu uns zu kehren, du bist jederzeit willkommen. Jederzeit bist du willkommen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Allahu Akbar. Was für eine Ayah, die das Herz von innen wäscht. Allah subhanahu wa ta'ala stellt eine Frage. Ist es noch nicht an der Zeit, dass diejenigen, die Iman haben, diejenigen, die beten, diejenigen, die fasten, diejenigen, die in Moschee gehen und Vorträge hören, diejenigen, die sich anstrengen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist es noch nicht an der Zeit, dass ihre Herzen weich werden, wenn Allah erwähnt wird? Ist das noch nicht? Ist das noch nicht? Deshalb die erste Stufe, auf der wir uns begeben müssten nach Ramadan, dass wir weitermachen, die Sünde zu unterlassen. Und wir haben erlebt und wir hören Geschichten und von den schlimmsten Geschichten, die wir mitkriegen, einer hat eine Freundin. Weil er so gelernt. Kurz vor Ramadan sagte er, hör mal zu, ey Schätze oder Schatz oder Liebling oder Schach, ich bin ein Muslim und ich muss 30 Tage im Ramadan fasten. Ich kann nicht mit dir zusammen sein in diesen 30 Tagen. Aber nach Ramadan treffen wir uns. Ah, ey, ich bin gekommen, Schatz, ich hab dich vermisst, den ganzen Tag, euch. Was ist das für eine Taube, die du gemacht hast? Diese Taube kannst du in den Müll werfen, weil du dich über Allah lustig machst. Die Gelehrten sagen, Al-Qa'imu ala al-Dhamm, Al-Mustaghfiru lil-Dhamm, wa huwa qa'imun alayh, kal-Mustahzi'i bi Rabbih. Derjenige, der Allah um Vergebung bitten, während er die Sünde immer noch in seinem Herzen trägt, er macht sich lustig über Allah subhanahu wa ta'ala. Das erste ist, die Sünde zu unterlassen. Und leider müssen wir heute in einer Zeit, in der viele Muslime zurück zu Allah kehren, müssen wir leider mit großer Trauer bestätigen, dass viele Schwestern sich nicht an die Religion halten. Sie trägt ihr Kopftuch, ihre Klamotten sind schwarz, mashallah. Aber was machen die abends? Sie sucht sich einen Mann zum Heiraten. Chatten und so. Und dann ruft mich jemand an. Wie hast du die Schwester kennengelernt? Weil ich habe ihr Foto im Internet gesehen und die hat mir gefallen und ich habe ein paar Mal mit ihr telefoniert und mein Herz ist Flugzeug im Bauch und durchgedreht und ich konnte nicht schlafen und ich müsste sie heiraten. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Derjenige, der richtig heiraten möchte, der geht zu einem Imam, der geht zu einem Ort, wo er sagt, ich möchte heiraten. Kennst du nicht einen rechtschaffenen Mann? Kennst du nicht eine rechtschaffene Frau? Und so läuft das. Und ich kann euch sagen, Ochsen der Werbung am Platzen erzeugen. Die meisten, ich sage von 99% von den Leuten, die zu mir gekommen sind, und wir haben für sie jemanden passenden gefunden, sind die glücklichsten unter uns heute. Sind verheiratet und sind glücklich. Und es sind Leute, die ganz jung sind. 18 Jahre, 19 Jahre, 20 Jahre. Aber guck mal, wie die sind. Die sind gekommen, haben sich an die Grenze Allahs gehalten und Allah hat ihnen Segen gegeben. Das heißt, das Erste, was ich machen muss, ist, dass ich die Sünde unterlasse. Es geht nicht anders. Die Sünde muss unterlassen werden. Und das Herz, dieses Herz, wenn du es nicht immer reinigst und es sauber hältst, wird immer schwarz und schwarz und schwarz. Irgendwann wird es kaputt gehen. Ich gebe euch nur ein leichtes Beispiel. Vielleicht durch Beispiele werden etwa die Sachen deutlicher. Stell dir mal vor, du hast gerade was gegessen in einem Teller. Dieser Teller, da war irgendwas Creme gegessen dran. Wie Käse, Schmelzkäse, irgendwas Creme drin. Und du hast aber diesen Teller liegen gelassen. Bist nach Marokko gefahren, selbst Marokko kam zurück, der Teller ist am Schimmel drauf, das Essen ist hart geworden. Manche würden vielleicht versuchen, diesen Teller sauber zu machen. Und manche kriegen das nicht sauber, vielleicht richtig mit Kraft und Chemikalien, damit es ist trocken, ist am Schimmel. Andere würden sagen, es ist mir zu eklig, aus diesem Teller zu essen. Werf das weg. Und so ist das mit dem Herz. Wenn du nicht dein Herz von Anfang an reinigst, von Anfang an die Sünde unterlässt, noch ein Punkt, bis es so dunkel wird, dass du die Rechtschreibung von Allah nicht mehr erkennst, dass du den Koran hörst, die Ermahnung hörst und es löst nichts in dir aus. Es löst dir, warum? Weil du dich nicht um dein Herz gekümmert hast. Dieses dunkle Fleisch in unserer Brust, darum geht es um Qiyamah. Danach wirst du gefragt, Keiner wird nach seiner Frisur und nach seinen Uni-Abschlüssen und nach seinen Kindern und nach seinem Konto gefragt. Es wird geschaut nach deinem Herz, ist das gut oder ist das nicht gut? Und es gibt ein Hadith, den möchte ich euch jetzt kurz vortragen, damit ich euch zeige, es gibt Leute, die kaufen die Dunya, laufen. Al-Harith ibn al-Hafiq, Al-Ashari, und dieser Hadith hat den Imam Muslim überliefert. Und hört euch die Worte des Propheten Muhammad zu sagen. Allah, yani, Alhamdulillah, dass wir den Koran haben. Alhamdulillah, dass wir die Hadithe des Propheten Muhammad haben, die uns Ruhe und Zufriedenheit geben, die uns in vielleicht schlimmen Situationen helfen, nach vorne zu schauen und das Leben weiterzuleben. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, die Reinheit ist die Hälfte des Imams. Alhamdulillah, Alhamdulillah füllt die Waage. وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. الحمد سبحان الله gepriesen sei Allah, aber es ist nicht die richtige Übersetzung. Wer kann mir hier unter euch mal erklären, was es bedeutet? سبحان الله. So eine Frage sollte gestellt werden. Was bedeutet سبحان الله? Wer kann das mal erklären? Kurz. Viele würden sagen, direkt سبحان الله, aber gepriesen sei Allah. Was bedeutet das wirklich? Wer wollte da was sagen? Ja. Subhanallah, huwa tanzih. Subhanallah, wenn ich sage Subhanallah, meine ich damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala keine Schwächen hat. Allah ist vollkommen in seiner Schönheit, in seinem Können, in seinem Wissen, in seinem Sehen. Allah, wenn ich sage Subhanallah, meine ich damit, Allah ist frei von jeder Schwäche. Subhanallah. Wa bihamdih. Das heißt, sie füllen zwischen Himmel und Erde. Wa salatu nur. Das Gebet ist ein Licht. Viele von uns sieht man dieses Licht in ihren Gesichtern. Nach Ramadan, nachdem sie gebetet haben, das Licht, Licht in deinen Worten, Licht in deinen Handlungen, Licht in deinem Umgang mit deinen Freunden. Nicht nur das Gebet, nein, Licht aus Salat nur. Du derjenige, der sich von seinem Gebet nach Ramadan entfernt hast. Warum sehen wir dein Gesicht? Du bist wieder in Sorge. Der Schaitan ist gerade mit dir am Kämpfen. Der will dich von dem Gehorsam wegkriegen. As-Salat nur. In deinen Worten hört man das. Vorher hast du die Leute begegnet mit Beschimpfungen. Heute As-Salamu alaikum. Hast du gebetet oder hast du nicht gebetet? Wo gehst du hin? Zu einem Vortrag? Ich komme mit. Gibt es heute eine Veranstaltung? As-Salat nur. Was-Sadaqatu bil-Han. Die Sadaqa ist ein Beweis. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. Die Geduld ist eine Erleuchtung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer geduldig sich zeigt, wird Yawm al-Qiyamah auf den höchsten Stufen im Paradies gesetzt. Und hör mal jetzt zu. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Al-Qur'an entweder ist für dich, spricht für dich, hält Fürsprache für dich oder ist das gegen dich. Diejenigen, die jetzt in Ramadan gelesen haben, womit, welche Eier hat eure Herzen bewegt? Welche Eier hat euch die Luft genommen? Welche Eier hat eure Tränen fließen lassen? Subhan al-Malik, von Surat al-Fatiha bis Hula'udhu Rabbi Nas, haben wir den Koran gehört alle. Welche Eier hat uns zu weinen gebracht? Welche Eier, habe ich gesagt, von dem Moment, als ich diese Eier gehört habe, möchte ich mein Leben ändern. Wer? Aber wir sind alle wie Roboter geworden. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, und am Ende so, hat man das einfach gemacht. Wo bist du? Wie weit bist du im Koran? Ich bin bei Surat al-Anbiya. MashaAllah. Ich finde, ich habe doch vielleicht viel. Wie Musabaqat. Aber keiner steht da und versteht eine Eier. Eine Eier. Das Sahaba, vor, wenn er gelesen hat, blieb er bei einer Eier. Und er hat geweint. Und man hat ihn gefragt, was ist mit dir los? Und sagte, Eier, und fi kitab illah rabbakum. Eier, im Koran hat mich zum Weinen gemacht. Aber das Problem ist, unsere Tränen sind verschwunden. Bollywood weinen wir. Die Titanic geht runter, wir weinen. Ein Spiel geht verloren, wir weinen. Wir verlieren einen Bruder, einen Vater, eine Schwester, wir weinen. Aber wenn wir Allah Fragen. Und wir haben uns nicht nahen, können wir nicht weinen. Warum? Weil wir für alles geweint haben, die Tränen sind weggetrocknet. Ich kann nicht mehr weinen. La hawla wa la quwwata illa billah. Zurück zur Unterlassung der Sünde, dass wir zurück zu Allah kehren und dass wir Allah um Hilfe bitten, dass er uns hilft, weil wir schwach sind. Erstmal die Sünde unterlassen, das ist das Erste. Es gibt eine schöne Ermahnung, ein Mann kam zu Hassan, der Sohn von Fatima und Ali, radiallahu anhu, sagte, du bist mein Arzt, bei dir werde ich meine Medizin bekommen. Sagte, was ist los mit dir? Ich bin doch kein Arzt. Sagte, du kannst mir helfen, kein anderer. Sagte, Hatwar, was ist dein Problem? Sagte, jedes Mal, wenn ich Tauber mache, kehre ich zurück zu der Sünde. Und vielleicht, dieser Mann ist ich, bin ich und du und sie vielleicht. Wir machen eine Tauber und wir kehren zurück zu der Sünde. Wir machen eine Tauber und wir kehren zurück zu der Sünde. Sagte, wie soll ich daraus kommen? Wie soll ich mein Iman stärken? Sagte der Iman, ich gebe dir 5 Rezepte. Wenn die eine nicht hilft, dann nimm die zweite. Wenn nicht, sagte, gib mal die erste. Sagte, wenn du Allahs Grenzen brechen möchtest, tu das an einem Ort, wo Allah dich nicht sieht. Sagte er, subhanallah, wie soll das denn geschehen? Allah sieht alles. Allah entgeht nicht mal die leisesten Schritte einer Ameise in einer schwarz-dunklen Nacht. Wie soll ich? Sagte, gib mal die zweite. Sagte, wenn du Allahs Grenzen brechen möchtest, tu das. Ja? Aber isst nicht von den Gaben, von dem, was er dir gibt. Isst nicht davon. Sagte, subhanallah, das eine ist noch schwerer als das andere. Sagte, wenn du Allahs Grenzen brechen möchtest, dann tu das außerhalb seines Reiches. Sagte, subhanallah, das geht überhaupt nicht. Wo soll ich hin? Sagte, wenn diese 3 nicht treffen, dann gebe ich dir die 4. Sollte der Engel des Todes kommen und dir sagen, bist du bereit? Sag, ich bin noch nicht bereit. Nein, ich will noch darüber machen. Und die Heirat, ich habe gerade geheiratet und die Wohnung noch nicht bezahlt. Und ich bin noch nicht bereit, lass mich. Sagte, subhanallah, du Imam, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, la yastaqimuna sa'ata wa la yastaqimuna. Die können nicht mal eine Stunde länger oder eine Stunde davor ziehen, geht nicht. Sagte, gib mal die 5. Sagte, wenn du vor Allah vorgeführt wirst und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du, warum warst du so ungehorsam? Sagst du, oh Allah, ich war wirklich gehorsam. Sagte, subhanallah, ich bin ungehorsam auf dieser Erde und belüge Allah am Ende der Tage. Allah ist mein Zeuge, ich habe Tauba gemacht. Allah ist mein Zeuge, ich habe Tauba gemacht. Derjenige von uns, der sich vor Augen hält, dass er sterben wird und dass er von dieser Linie gehen wird, er bereitet sich immer vor. Nur viele von uns leben, seine Schwester stirbt. Und Allah, ich habe das gesehen, diese Trauer. Eine Schwester hat uns aufgesucht zu Hause. Ihre Schwester ist vor 2 Jahren gestorben. Wallahi, viele von uns können sich nicht vorstellen, was der Tod für einen Mensch bedeutet. Und der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, diese reicht als Ermahnung für den Menschen. Kam eine Schwester, sie kann das bis heute nicht kapieren und nicht verstehen, dass ihre geliebte Schwester, mit der sie in einem Zimmer gelebt hat, dass sie gestorben von diesem Weg weggegangen ist. Und sie kam und bittete um Rat. Und ich saß da und habe diese zitternden Hände, diese Tränen in den Augen. Ich dachte, subhanallah, jeder von uns wird gehen. Jeder geliebte Mensch, den wir so sehr lieben, wird von dieser Welt gehen. Und er hat keine Weile. Sein Herz ist so schwarz geworden und so hart, dass er nicht weinen kann. Mein Kuhl ist schön, er hat folgende gesagt. Er hat gesagt, إذا أنت لم تبكي على خطيئتك فمن يبكي لك عليه من بعدك. Wenn du nicht in der Lage bist, über deine Sünde zu weinen, wenn dein Herz nicht weich wird, wenn du die Sünde machst, wer soll nach deinem Tod für dich weinen? Wer? Und ihr Lieben, wir kommen, machen wir Allah so folgende. Er hat gesagt, إذا لم تبكي في الدنيا, wenn du in dieser Dunya nicht geweint hast, wirst du sicherlich am Ende der Tage weinen. Du kannst es dir aussuchen. Entweder in dieser Dunya oder am Ende der Tat. Und ich sage, weniger Fernseher, weniger Musik, weniger diese ganze Anarchie. Anarchie ist nicht wahr, wenn wir ohne Instrumente sind. Aber mehr Koran. Mehr Koran. Mehr Koran. Wallahi, Uqsim Billah, es gibt manchmal Ayat, Koran. Ich lese sie und ich habe die auswendig. Aber Allah gibt dir jeden Tag ein neues. Du hörst und du liest sie. Ich kenne die, das ist auswendig. Plötzlich stehe ich bei dieser Ayat und merke, wie mein Herz sich bewegt und die Tränen fließen. Obwohl ich diese Ayat so oft gelesen habe. Aber Allah gibt dir immer was Neues. Immer was Neues. Immer wenn du dich einsteckst, gibt er dir immer mehr. Und ein Zeichen für deine Taube, dass du es unterlassen hast und dass du traurig bist. Es gibt viele Brüder, die kommen. Und ich habe das jetzt im Ramadan viel erlebt. Kamen viele Brüder. Sagt Bruder, bevor ich praktiziert wurde, habe ich Geld mit Haram gemacht. 1 Million hat einer gesagt. 1 Million durch Drogen verkauft, habe ich. Was soll ich mit diesem Geld machen? Gesagt, ein Zeichen dafür, dass du Taube gemacht hast, dass du dieses Geld keine Richtigkeit mehr leibst. Bist du bereit? Wir haben dir jetzt das Paradies auf der Seite geboten. Und das ist die Dunja mit diesem Geld, was du als Haram genommen hast. Bist du bereit, loszulassen? Das ist die Taube. Dass ich wirklich bereit bin, loszulassen. Loszulassen. Und das Dritte, auf das jeder nimm dir fest vor, dass du nie wieder zu den Sünden gehst. Der geht heute, der junge Mann, mit seinen 20, 21 Jahren, in diesen Fittern. Diese ganzen Fittern, die ihn rufen. Heute, du brauchst dir gar nicht mal dahin zu kommen. Du wirst angeguckt, du wirst angesprochen, du wirst angerichtet. Aber er nimmt sich vor, diese Freundin oder überhaupt eine Freundin, nie wieder. Ich bin heiratet. Ich gehe zu meinen Eltern. Baba, Baba, ich möchte jetzt ein islamisches Leben leben. Such mit mir eine rechtschaffene Frau. Und viele von uns spielen mit den Schwestern. Wenn er seine eigene Schwester wäre, dann würde er die Welt bekriegen. Er würde einen Krieg starten. Wie kannst du mit meiner Schwester? Aber er spielt mit den Schwestern von anderen. Er verspricht ihnen. Und ich habe jetzt vor Ramadan zwei Situationen erlebt. Wallahi, da habe ich gezeigt, wie viele Schwestern wirklich nicht aufpassen. Eine Geschichte, eine Schwester, 18 Jahre, ist mit einem Jungen gegangen, 6 Monate, hat die Grenze Allahs gebrochen. Als sie gesagt hat, kommst du zu meinen Eltern, weil wann willst du, hast du vorher schon mit deinen Eltern gesprochen, wann willst du zu meinen Eltern kommen, sagte er zu ihr, dachtest du, dass ich dich jemals heiraten konnte? Diese Schwester ist ins Auto eingestiegen und ist neben dem Baum gefahren. Und die lebt jetzt lebensgefährlich im Krankenhaus. Sie will nicht mehr leben. Allah subhanahu wa ta'ala hat für die Schwestern was Gutes gewollt. Er wollte, dass sie den Hijab tragen. Er wollte, dass sie sich zurückziehen. Er wollte, dass sie den Scham kennen. Warum? Weil die Frau eine Fitna ist. Er wollte sie beschützen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hatte sie als Mutter und als Tochter und als Ehefrau geehrt und ihre Stelle gegeben. Wie kannst du, Schwester, als Allah subhanahu wa ta'ala dich berufen hat, so viel stellen? Wie? Spiele. Ich sage immer, ein Buch. Und manche Schwestern rufen manchmal an, hört man zu. Ein Bruder hat mich kennengelernt im Internet, er könnte mich kennenlernen. Okay, sagt, du hast schon falsch angefangen. Aber guck mal, was der Bruder zu dir sagt. Und die Schwestern sind immer so, der hat Bart, der kürzer gelogen, der hat viel Wissen, mashallah. Aber guck mal, was er gesagt hat, beim ersten Treffen ist es besser, wenn sie alleine kommt. So ein Bruder kannst du einfach einen extra drauf machen. So was brauchen wir nicht. Sollst du alleine kommen? Und wir gehen zu dem vierten Punkt, dass du die Rechte der Menschen so gibst. Viele von uns denken gar nicht darüber nach. Viele von uns hat jemand beleidigt, hat bei jemandem gelästert, hat den fertig gemacht, hat den. Du musst dich bei den Leuten entschuldigen. Wenn du über eine Schwester gelästert hast, über einen Bruder gelästert hast, musst du dich bei ihm entschuldigen. Die Gelehrten sagen, vielleicht derjenige betreibt Unzug und bittet um Vergebung und Allah vergibt ihm. Und derjenige, Allah vergibt ihm nicht, bis er sich bei seinem Bruder entschuldigt, dass er bei ihm gelästert hat. So ist die Gefahr von Lästern. Aber wir reden und reden und reden. Vielleicht sollten wir lieber schweigen und zuhören, was Allah und seine Propheten gesagt haben. Sallallahu alaihi wa sallam. Und deshalb, den Hadith habe ich nicht zu Ende geführt von Imam Muslim. Weil Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt am Ende dieses Hadiths, كل الناس يقول فبادر نفسه فمعتقه مع الأرض بقوة. Jeder von uns bewegt sich, um etwas zu erreichen im Leben. Unter uns gibt es Leute, die bewegen sich auf diese Welt, aber die erreichen es. Die sind Gottesfürchtig. Die erreichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. So Allah gewährt ihnen Vergebung auf diese Erde und Yawm al-Qiyama achten wir darauf. Kommt der Muslim. Er war kein Engel, er ist kein Engel. Er hat viele Sünden begangen, aber er hat sich angestrengt, Allah zu prüfen. Plötzlich findet er, dass er unter den Mu'minin versammelt ist. Sagt, haben die Engel mich vergessen? Was mache ich denn hier? Dann wird er gerufen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du hast dies und jenes gemacht. Du hast dies und jenes gemacht. Sagt, ja, ja Allah, ich hab's gemacht, ich weiß. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, سترتها عليك في الدنيا واليوم أخذوها الله أكبر. Sagt, ich habe dich in der Dunya nicht dafür gelangt und heute vergebe ich sie dir. الله أكبر. Und es gibt unter uns Menschen, der geht auch, um etwas zu erreichen in diesem Leben, aber er verkauft sich und er verliert die Dunya und die Erde. Subhanallah, ich kenne ein paar Brüder, worüber uns kann man alle sich recht haben. Mit 20 Jahren hat er einen Überfall gemacht, hat er etwas gemacht. Jetzt hat er im Gefängnis, sitzt er 20 Jahre seines Lebens. Obwohl er sein Leben angefangen hat, indem er geheiratet hat, zwei wunderhübsche Kinder hat. Und seine Frau sitzt jetzt zu Hause und er muss 20 Jahre seines Lebens im Gefängnis sitzen. Hat er nicht die Dinge verloren? Er sieht die Dinge hinter dem Gitter. Warum? Weil er etwas, was er erreichen wollte, was ihn nicht gehört, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht für ihn vorgesehen hat. Deshalb sollten wir gucken, ob wir aus dieser Dunya als Gewinner gehen wollen oder als Verlierer gehen wollen. Und nachdem wir die Rechte zurückgegeben haben, kann es nur ein Ergebnis geben, dass wir Gottesfürchtiger geworden sind. Dass wir Gottesfürchtiger geworden sind nach diesem Monat. Wie sind deine Gefühle Allah gegenüber? Wenn wir jetzt so ein Thermometer nehmen würden, auf welcher Stufe ist dein Gewinn heute? Und ich habe es schon im Ramadan einmal am Freitagsrutbah, während ich darüber gesprochen habe, ich konnte nicht mehr reden, weil ich habe gesagt, Subhanallah, mein Freund ist, dass man jetzt die ganzen Muslimen sieht und Fajr alles voll. Aber ich habe gesagt, ich empfinde jetzt schon Trauer, weil ich weiß, dass nach Ramadan viele Leute sich von Allah abwenden werden. Allah al-Karim, Allah al-Halim, Allahu alladhi la ilaha illa hu. Der nicht nachtragend ist, Allah, der liebevoller ist, Allah, der sich freut, wenn sein Abt zurück zu ihm kehrt. Nachdem du diesen ganzen Gunst bekommen hast und Allah subhanahu wa ta'ala dir gezeigt hat, dass du in der Lage bist, mehr zu schaffen, hast du aber dann dich umgedreht und du bist weg, kommst du nicht mehr. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir sollten Allah fürchten und wir sollten Allah darum bitten, dass unser Iman nicht in den Keller sinkt. Und wer glücklich leben möchte, sei es eine Frau oder ein Mann, soll Allah fürchten. Dann wirst du sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich glücklich macht auf diesem Leben oder auf dieser Erde. Ich gebe euch jetzt 10 Punkte, in denen ihr in dieser Zeit nach Ramadan euch nehmen solltet. Und inshallah, diese sind wie eine Spritze für jeden, der sich in diesem Moment schwach fühlt. Inshallah. Der erste Punkt. Du solltest aufrichtig Allah um Hilfe bitten, dass er deinen Iman immer wieder stärkt. Es gibt ein Hadith bei Hakim für Mustafa, sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, der Iman in unseren Herzen, der wird schwach wie, stell dir mal vor, wenn du jetzt einen Pulli gekauft hast, du hast das jetzt 20, 30 Mal gewaschen, ist nicht mehr neu. Es sieht schon alt aus, die Farbe ist schon weg. So wird der Iman in unseren Herzen schwach. Dann sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, bittet Allah, dass er den Iman in eurem Herzen erneuert, dass er euch einen Nachschub gibt, damit ihr weiter machen könnt. Eine zweite, und das ist eine Erfahrung, die ich selber in meinem Leben gemacht habe. Möchtest du auf dem geraden Weg gehen und nicht viele Probleme haben, begleite die Salihin. Begleite die Salihin, Wallah. Da wirst du sehen, wie dein Leben sich verändert. Eine Schwester, die Probleme hat, die wackelig auf den Beinen ist, sie soll zu Vorträgen gehen. Sie soll einfach als Schwestern kennenlernen, die rechtschaffen sind, die, wenn sie abkommt, die sagt, komm mal her, wenn sie fällt, sie stellt sie, sie kann wieder aufstehen. Wenn sie irgendwie mit dem Gedanken spielt, Allahs Grenzen zu brechen, Schwester, das sind die besten Freunde. Nicht Freunde, ach warum? Trinkst du heute Bad? Heute gibt es ja Leute, die nehmen die Aussagen des Propheten und des beiseite. Und die sind selber Propheten. Du trinkst dein Bad, drei Tage Bad ist auch gut. Kopftuch, wie viel ist auch Kopftuch? Zieh doch eine Jeans an. Warum Kopftuch? Ich meine, du hast doch schöne Haare, zeig dir doch. Ja, zeig dir deinen Mann. Aber niemand. Subhanallah. Das Dritte, und ich denke, das ist auch eine sehr gute Medizin, dass wir über die rechtschaffenen Menschen lesen, über die Propheten, über die Sahaba, über die Salihin. Wie waren die? Wie sind die mit dem Iman umgegangen? Es gibt einen Mann, ich weiß nicht, ob viele von euch ihn kennen oder über ihn gehört haben. Es ist Hassan al-Basri. Wallahi Hassan al-Basri. Wenn du über ihn liest und wie er die Leute zum Weinen gebracht hat, wie seine Ermahnungen waren, das lässt was in deinem Herzen. Eines Tages kommt Benin Bumeran zu ihm. Er war ein Schreiber bei Umar ibn Abdul Aziz, der fünfte Khalifa im Islam. Sagte, O du, ich spüre Glätte in meinem Herzen. Ich lese Koran, keine. Ich gedenke Allah, nichts. Ich bete, ich fühle nichts. Sagte Hassan al-Basri zu ihm, ohne viele Sätze, ohne viele Kommentare. زفت بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناه سنين ثم جاءه ما كانوا يوعدون ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون زفت بسم الله الرحمن الرحيم يدربون لا مسؤولين مش مشتقنا بس بين من البسملة بين من زفت بسملة بس عايز بين من زفت بسم الله الرحمن الرحيم بس اسم بسملة زفت بسم الله الرحمن الرحيم. Was meinst du, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen? Und dann kommt das, was ihnen stets angedroht wurde. Was hat ihnen das genutzt, was sie genossen haben auf dieser Erde? Dann sagte er, dieser Mann ist auf den Boden gefallen. Seine Beine konnten ihn nicht mehr tragen von dieser Ermahnung. Wir gehen zu Leuten. Mein Herz ist schwach, ich gehe zu ihm, ich gehe zu ihm. Vorher sind sie aber, wenn sie sich getroffen haben, haben immer gesagt, bis zu Ende der Eier. Sie haben sich gegenseitig ermahnt. Wo ist derjenige, der uns ermahnt, der uns eine gute Nasiha gibt? Wo ist der? Subhanallah. Also, die Geschichte von den Propheten, von den Sahaba, von den Salihin. Vorbilder sollten wir haben. Wer ist heute dein Vorbild? 50 Cent? Und der Tupac? Wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in dieser Suche geholfen, damit wir nicht lange suchen müssen. Ihr habt in eurem Propheten ein schönes Vorbild. Sagt ihr, die Suche ist zu Ende. Ihr habt in eurem Propheten ein schönes Vorbild. Ich muss nicht weiter suchen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der vierte Punkt. Du solltest deine Schritte zu der Moschee oder in die Moschee vermehren. Man sollte dich öfters in der Moschee sehen, als das, was vor Ramadan war. Besuche die Vorträge, besuche Veranstaltungen. Sei nicht geizig, wenn eine Veranstaltung vielleicht 50, 60 Kilometer weit weg von dir ist, dass du vielleicht ein paar Schwestern zusammen sich tun. Vielleicht mit dem Mann kannst du mich nicht dahin fahren. Viele Männer sind heute total extrem. Der erlaubt seine Frau gar nichts zu machen. Und ich bekomme immer Fragen. Ich will in Eid in Moschee beten gehen. Mein Mann verbietet mir das. Subhanallah, was ist das für eine Ehe? Wenn du deiner Frau alles verbietest. Und Abdullah ibn Umar sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, verbietet den Frauen nicht in die Moschee zu gehen. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat befohlen, die Frauen sollen rausgehen. Sogar diejenigen, die ihre Monatsblutung hatten, hat ihnen gesagt, sie sollen rausgehen. Und du kommst und verbietest deine Frau in die Moschee zu gehen. Wie willst du, dass ihr Iman stärkt? Wie willst du, dass sie wissen, Herr wird, wenn du nicht ihr die Möglichkeit gibst, in die Moschee zu gehen? La hawla wa quwwata illa billah. Deine Schritte in die Moschee sollen mehr werden. Fünf, die Pflicht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sollen nicht vernachlässigt werden. Die Gebete zu festgeschriebenen Zeit beten. Viele von uns, er sitzt da, gute Zeit, nicht schlechte Zeit. Corona, ich benutze, ich ach echt. Allahu Akbar, warte. Ich will sehen, was da passiert. Guckt ein Film, spielt PlayStation. Lass das liegen und zeig, dass du ein Abt von Allah subhanahu wa ta'ala bist. Und die 5 Gebete am Tag und den Fajr. Was ist mit dem Fajr mit uns? Viele von uns stehen auf, gehen arbeiten. Jeden Tag 70, 80 Kilometer geht er arbeiten. Und er steht um 6 oder um 5 Uhr auf. Aber wenn man sagt, Allahu Akbar, ist er nicht in der Lage, aufzustehen, im Fajr zu beten. Was ist mit dir, Schwester? Schwester, du diejenige, wenn man dich sieht auf der Straße, denkt man von dir, dass du Salihah bist. Wie sieht das mit dem Fajr aus? Ich gebe dir einen Hadith, vielleicht hilft es dir heute. Rasulullah sagt in dieser Hadith zu Khalifah von Bukhari, sagt, die schwersten Gebete für die Munafiqin, die Heuchler, ist in der Isha und Fajr. Das reicht einfach. Die schwersten Gebete für die Heuchler sind in der Isha und Fajr. Und ich gebe euch ein bisschen von meiner Erfahrung. Es ist nicht leicht, ich weiß. Es gibt Tage, manchmal liegt man im Bett, es ist so kuschelig und so warm. Und dann hört man den Wecker und denkt nur zu Allah, jetzt! Ich habe noch gar nicht geschlafen, die Uhr hat keine Stille. Aber dann denke ich immer, ich liege jetzt im Bett. Bleibe ich jetzt liegen oder stehe ich jetzt auf? Bin ich ein Muslim? Bin ich auch verpflichtet? Wenn es jetzt Arbeit wäre, würde ich aufstehen? Und dann ziehe ich die Decke und dann stehe ich auf. Und jeden Tag gibt es diesen Kampf. Es gibt Tage, da wird es leicht aufzustehen und es gibt Tage, da ist es schwer aufzustehen. Aber der Muslim muss Allah um Hilfe bitten. Und wer versäumte Tage im Ramadan hat, soll sie nicht verspäten. Soll sie jetzt nachholen, nicht nachholen. Der 6. Punkt. Man sollte den geliebten Tag nicht unterlassen. Zum Beispiel mal in der Nacht beten. Mal in der Wafi beten, nach vor Asr, vor Duhur, nach dem Baqarib, nach der Isha. Man sollte beten, Nawafi machen, beliebte Taten. Man sollte sich mit Koran beschäftigen. Wie viele von uns, die heute Kinder haben, einmal am Tag, 10 Minuten mit dem Koran sich setzen? Qul huwallahu ahad, komm mal her so. Weißt du, was das bedeutet, Qul huwallahu ahad? Ich erkläre es dir. Wenn er liest, komm mal sitzen. Weißt du, was ein Muslim macht, wenn er das macht? Und lernt, und ich sage euch, es ist möglich. Ich kenne Kinder, die 3 und 3,5 Jahre sind, die machen das schon automatisch von sich aus, weil sie es zu Hause schon gelernt haben. Wir sollten unsere Kinder nicht vernachlässigen. Viele von uns vernachlässigen ihre Kinder. Und wenn die 10, 12 Jahre alt geworden sind, dann kommen sie mit Hürde. Wir wollen unbedingt, dass das Kind jetzt betet, unbedingt in die Moschee geht. Wie soll er das? Auf einmal? Nimm ihn ab jetzt in die Moschee. Und ich bin der Schüler.